NDR Kultur. Hörspiel. Begrüßen möchten wir Sie heute Abend zu einer preisgekrönten Hörspielkomödie von Laila Stieler. Sie basiert auf ihrem Drehbuch, das unter dem Titel Die Friseuse zu einem der erfolgreichsten deutschen Kinofilme des Jahres 2010 wurde. Die Regisseurin war Doris Dörrie. Hauptfigur des Films, wie auch unseres Hörspiels, ist Kathi, eine Ur-Berlinerin, die ihr Herz auf der Zunge trägt. Kathi ist bunt und dick und lebt in einer tristen Plattenbausiedlung in Berlin-Marzahn. Doch sie kann Leuten die Haare frisieren, dass die sich vor Glück nicht mehr einkriegen. Aber einen Job bekommt die arbeitssuchende Friseuse deshalb nicht, zumindest nicht in dem Friseursalon, in dem sie sich um einen Job bewirbt. Mit der Begründung, sie sei nicht ästhetisch, schickt man sie wieder nach Hause. Doch ihre Vision vom eigenen kleinen Salon will Kathi deshalb nicht aufgeben. Wenn man ihr keinen Job geben will, dann macht sie sich eben selbstständig. Für Kathi beginnt das Abenteuer ihres Lebens. Was, Dauerwelle? Also, nee, also nee, das mache ich nie, wirklich nicht. Und wenn sie sich auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln, nee. Ja, also, man dachte ich. Nachher sind sie sauer, dann lynchen sie mich und dann zehren sie mich und nageln, oder wie die das früher gemacht haben. Nee. Und denn das ohne Farben? Mhm. Warten Sie mal, ich zeig Ihnen mal was. Mhm. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, ja? Strähnchen rein, Cappuccino. Was? Als Farbe meine ich. Denn abgestufter Pagenschnitt und dann werden Sie glücklich sein. Glauben Sie mir das? Ja, also ich glaube Ihnen alles. Ja, als Friseuse musst du quatschen können, wa? Und ein sonniges Gemüt musst du haben. Sonst Beruf verfehlt, verstehen Sie? So. Jetzt mal hier rüberbeugen. Ja. Okay. So, gut so. Ja. Nicht zu heiß? Gut, nee, ja? Gut. Freundlichkeit und gute Laune, das ist das halbe Leben, finde ich. Auch wenn es einmal dreckig geht. Ich weiß zum Beispiel seit kurzem, dass ich MS habe. Wissen Sie, Multiple Sklerose. Das ist so eine Muskelkrankheit. Mhm. Ja, da kann man irgendwann nicht mehr krauchen. Und das bei meinen 90 Kilo können Sie sich ja vorstellen, was das heißt. Ja. So, jetzt kommen Sie mal hoch. Ja. So. Achtung, ich muss hier noch die Handtuch rumschlingen. Oh. So. Man kann eine Sache immer von zwei Seiten sehen, wa? Mhm. Und warum nicht von der positiven? Ich habe nämlich ganz schön viel verloren die letzten Jahre. Eigentlich alles. Ach hey, wie das denn? Das wollen Sie doch nicht wirklich wissen. Also die Trennung von meinem Mann, die lasse ich erstmal weg. War mir Geschichte. Kommen Sie jetzt mal hier mit rüber, ja? Bitte. Jedenfalls habe ich meine Sachen geschnappt und meine Kleiner und bin zurück nach Berlin. Ja, stand ich erstmal da. Ohne Arbeit, können Sie sich ja vorstellen. Ich bin Nummer Friseuse. Hörspiel nach dem Drehbuch Die Friseuse von Laila Stieler. König. Ich vermisse in Ihren Unterlagen die Zustimmung Ihres Jobcenters Gräfin Heinichen, dass Sie umziehen dürfen. Was denn für eine Zustimmung? Sie können doch nicht einfach hierher ziehen. Ich bin hier aufgewachsen. Nach § 22 Absatz 2 SGB Römisch 2 brauchen Sie die Zusicherung des bisher örtlich zuständigen kommunalen Trägers. Diese wird nur erteilt, wenn der Umzug erforderlich und die Aufwendung für die Unterkunft angemessen ist. Ich hab mich getrennt. Oder brauche ich dafür auch eine Zustimmung? Ja, haben Sie den Scheidungsantrag dabei? Oh ja, klar, sicher. Augenblick. Da, alle da. Bitte. Ja, ja und das Kind? Das lebt bei mir. Ja. Gezogenermaßen. Ein Kind aus einer gewohnten Umgebung rausreisen, wissen Sie, sowas macht man nicht, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Also ich hätte da ja darauf verzichten. Moment. Da. Ja, hier habe ich was für Sie. Friseur Krieger im Einkaufszentrum. Haben Sie Interesse? Na, was glauben Sie denn, warum ich hier bin? Ja, Frau König. Ja, genau. König, Kathi König. Wir hatten gestern telefoniert. Ja, dann nehmen Sie Platz. Ja, danke. Ob der das mitmacht? Ja, was meinen Sie? Na, ob Ihr Stühlchen meine 90 Kilo trägt. Sie haben ja hier sozusagen beste Lage, ne? Ja. Der Laden brummt. Mhm. Das freut mich wirklich. Für Sie freut mich das und für mich natürlich auch. Ja. Hier sind meine Unterlagen vom Kindergarten an. Nee, keine Sorge. Hier ist mein Abschlusszeugnis, Berufsschule, Meisterbrief. Und wenn Sie sonst noch irgendwas brauchen, ich meine, aber Sie meinten ja sowieso, dass das nur pro forma ist. Ist irgendwas mit der Stelle? Ja. Ja, die Stelle. Ist sie weg? Nein, weg in dem Sinne nicht. Oh, na, dann ist ja gut. Wissen Sie, die Stelle, die will ich haben und die werde ich verteidigen mit Klauen und Zähnen und all dem ganzen Zeug. Soll ich offen sein? Ja, bitte unbedingt, da stehe ich drauf. Ich kann Sie nicht einstellen. Wieso nicht? Wissen Sie, unser Beruf, der Friseurberuf, der hat ja etwas mit Aussehen zu tun. Der ist ja auch sehr ästhetisch. Und Sie sind nicht ästhetisch. Ich habe ja eine dicke Haut. Ja. Aber so dicke O wieder nicht. Unästhetisch. Früher die Maler, so Rubens. Die haben das geschätzt, das volle Mollige. Ja. So, können Sie mir Ihren Kopf gerade halten? Ja. Prima. Naja, 90 Kilo auf 1,65 ist mehr als ein Pfund pro Zentimeter. Das ist schon ganz schön üppig. Ja, aber... Oh, zu Hause ging es gleich weiter. Meine Kleine hat mir mal wieder richtig Mut eingeflößt. Die hat gemeint, dass ich jetzt ja keine Arbeit mehr finde. Ich weiß, dass sie sich Sorgen macht. Ich weiß das. Die Kleine ist mein Herzblatt. Ja. Für die mache ich alles. Für die mache ich alles. Die ist alles, was ich nicht bin und nie sein kann. Schön. Mhm. Und ehrgeizig ist sie auch. Denkt, ich weiß nicht, dass sie Geld unter ihrer Matratze versteckt hat, weil sie nach Amerika will. Ich sage, ich finde wieder was. Das klappt schon mit Amerika. Aber irgendwie war ich dann neu geknickt. Hab ich mich von Fernseher gelümmelt, schön mit Eis und Schokolade. Naja, sie lachen, aber wenn ich futter, werden die Probleme kleiner. Vielleicht, weil ich dann größer werde. Aber wenn ich aufhöre zu essen, dann wird's schlimm. Also esse ich lieber. Jedenfalls im Fernsehen läuft irgend so eine Preisverleihung vom Film. Kick ich mir ganz gerne an, sowas. Entspannt mich. Und außerdem sehe ich, was gerade so angesagt ist. Also die Frisuren von den Stars. Die male ich mir dann ab. So Julia Roberts oder Penelope Cruz. Dezent Haare. Hat aber nun mal nicht jeder. Aber auch die Hilary Swank, wie die noch ihren Fransenhaarschnitt hatte. So was würde ich gerne meiner Kundin machen. Und ich sitze da so und mit einem Mal geht da eine Frau auf die Bühne. Eine Frau wie eine Königin. Na, dolle Haare hat sie nicht. Aber die Frisur schließend elegant. Kommt einfach immer gut. Thank you. Thank you very much for this incredible Ihnen honor. Herzlichen Dank. Es ist mir eine große wow. Ehre. I was working hard. I was working like ich habe hart gearbeitet. Ich habe geschuftet. Ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Und heute Abend... Do you know what luck was ist das jetzt? Wissen Sie, was Glück für mich bedeutet? Warum klicken die so? For a long time, lange dachte ich... Glück ist etwas, das man sich erkämpfen muss. Und man muss auch kämpfen. Kämpfen muss man immer. Kickt ihr mich an? But what luck really means, aber was eigentlich Glück ist, das weiß ich jetzt. You are lucky when training and chance coincide. Kickt mich an. That's what it means. Glück ist, wenn Vorbereitung und Gelegenheit zusammentreffen. Das ist Glück. Thank you. Dankeschön. Training and chance. Mir wurde ganz komisch. Ich dachte, das hat was mit mir zu tun. Das mit dem Glück und der Gelegenheit. Am nächsten Morgen bin ich wieder los zum Einkaufscenter, zu Friseur Krieger. Das machst du für deine Kleine. Du gehst jetzt hin zu der Frau und sagst ja, okay, ich bin fett, aber ich bin eine super Friseuse. Und wie ich da reinkomme ins Center, ist da gerade eine Razzia. Gegenüber von dem Friseursalon ist so ein kleiner Asia-Imbiss und ich sehe, wie die Polizei die Vietnamesen von dem Laden festnimmt und abführt und der Laden geschlossen wird. Ich gucke den so hinterher und gucke auf den Laden, alles dunkel dahinter. Und auf einmal sehe ich was. Ich sehe einen kleinen Frisiersalon, bunt und gemütlich. Ich selbst bin da Chefin und arbeite da mit 5 Mädels, 5 super Friseusen und alle so dick wie ich. Und ihre Hintern wackeln so ein bisschen bei der Arbeit und ich denke, so muss es sein. Glück und Gelegenheit. Und ich mach kehrt und die 2 Stockwerke höher zur Centerleitung. Taschen, ja. König. Ja, Kathi König. Ja, grüß Gott. Wie der König. Das ist jetzt gerade ganz schlecht. Da gucken Sie, was? Ja. Ein König mit Format. Das ist jetzt trotzdem schlecht. Ich habe hier noch ein paar Bestellungen und außerdem haben wir einen Riesenärger mit der Polizei unten. Das ist mein Stichwort, Polizei. Wissen Sie, genau darum geht es, um den Imbiss, um diesen Asia-Imbiss, den Sie da dicht gemacht haben. Also ich habe jedenfalls eine Jan... Haben Sie mir gerade zugehört eigentlich? Wie bitte? Ich weiß, ihr habt noch einen anderen Friseur, aber wissen Sie, wie man so schön sagt, Konkurrenz belebt die Chef, nicht wahr? Um welchen Imbiss geht's jetzt da genau? Na, der gerade dicht gemacht worden ist. Ja, und was wollen Sie jetzt da reinmachen? Asiatisch oder italienisch? Nee, ich will da einen Friseursalon reinmachen, wissen Sie? Aha. Ich habe gedacht, frisieren statt frittieren. Aha. Wissen Sie, ich habe mir schon als kleines Kind immer die Nase platt gedrückt an diesen Friseurläden. Ich das sah immer so schön aus und das hat so gut gerochen und dann bin ich da rein und das war... Ja, aber wir haben doch schon einen Friseur. Ja, genau gegenüber. Ich weiß, aber ich stelle Ihnen da was ganz Besonderes hin. So richtig einen kleinen, schnuckligen Salon. Ich bin nicht Miss Universe, aber ich kann schuften wie eine aserbaidschanische Brotspinne. Ich habe alle dabei, meine ganze Zeit. Ich kann Ihnen gleich die Haare schneiden. Ja, ist ja gut. Wir nehmen Ihre Bewerbung an. Aber bring uns bitte schon zeitnah die erforderlichen Nachweise, Geschäftsidee, Markteinschätzung, Finanzierungsplan, Monatsmittel im Voraus, zuzüglich Kaution. Und wie viel ist das? 2,5. Was? 2.500. 2.500? Okay. Ich war so froh, das kann sich ja nicht vorstellen. Ich bin dann gleich los und hab mir gedacht, komm, fängst du deine Kleine von der Schule ab, da gehst du mit dir einen Kaffee trinken und dann erzählst du dir alles. Ich bin also hin zur Schule und hab sie da auch gesehen, wie sie rauskommen mit ein paar Freunden und hab gewunken und hab gerufen, hallo Julia. Da dreht sie sich um, sieht mich und dann dreht sie sich wieder weg. Das tut weh. Das können sie mir glauben. Aber da kannst du nicht machen. Das ist ein Scheidungskind. Da musst du Geduld haben. Und sonst? Schule und so? Gut. Du erzählst immer so wenig. Du kannst mir auch sagen, wenn es mal klemmt. Nein, Mama, bei mir klemmt doch nichts. Hör mal, ich will unter die Kapitalisten gehen. Mhm. Ich meine, ich mache mich selbstständig. Ah ja. Ich will einen richtigen Laden gründen, einen Friseursalon. Mhm. Glaubst du, dass ich es schaffe? Ja, doch, sicher. Los, das Telefon. Hm? Il telefono, telefone, quack, quack. Ja, wissen nicht. Hör mal, Kleine, ich weiß, das läuft gerade nicht alles so optimal, aber ich meine, da ist ja Übergang, da gewöhnen wir uns schon dran, so ohne Papa. Und wenn das mit dem Laden dann erstmal alles flutscht und das alles gut ist, dann wirst du sehen, dann ja, geht's. Ja, ist schon gut, Mama. Na? Auch gut. Und sonst? Nö, das ist alles beim Alten. Oh, Gott, frag lieber nicht. Du, Papa? Papa, wann wohnst du noch Friseursalon wollen Sie gründen, Frau König? Achso, ich kann Ihnen da nicht zuraten. In diesen Zeiten. Aber Haare wachsen zu allen Zeiten. Hm, haben Sie auch wieder recht. Hier, dann gebe ich Ihnen einen Gründerzuschussantrag mit. Damit gehen Sie zu einem Existenzgründerberater. Der hilft Ihnen mit den Formalitäten. Dankeschön. Kurzbeschreibung des Existenzgründervorhabens, ja. Markteinschätzung, Kapital- und Finanzierungsplan, Umsatz- und Rentabilitätsvorschau. Ja, okay, mach ich Ihnen. Aber worum geht's denn eigentlich? Also Getränkestützpunkt oder? Nee, geht um Friseursalon. Mhm. Gut, mal andersrum. Warum wollen Sie sich selbstständig machen? Also wenn ich ehrlich bin, das hat alles angefangen mit einem Arschtritt. Ich habe mich bei so einer Filiale beworben und ich habe da auch angerufen und die war ganz nett und hat gesagt, so jemand wie mich, das brauchst du unbedingt in ihrem Laden. Und da bin ich da hingefahren und wie ich da ankomme, da sagt sie dann plötzlich, die Stelle ist nicht mehr. Ja. Ich bin hier ästhetisch. Mhm. Naja, und die Moral von der Geschichte? Man kränke dicke Frauen nicht, ne? Was soll denn das jetzt werden? Entschuldigung, aber wie haben Sie sich das denn gedacht? Also, dass alle auf Sie warten, haben Sie die Gestalten da unten im Seminarraum mal gesehen? Das sind alles Existenzgründer. Und wissen Sie, wer mir das schickt? Das Arbeitsamt. Ja? In diesen Zeiten, also ich meine, was meinen Sie denn, wie es auf dem freien Markt läuft? Wie ist denn da der Wind? Der ist doch kalt, der ist eiskalt. Also, gut, also um einen eigenen Salon zu gründen, ne, müssen Sie zunächst mal Meisterin sein. Bin ich. Ja. Es geht aber auch, wenn man schon 5 Jahre Geselle ist. Ja, ich bin doch schon Meisterin. Ja gut, das ist ja eine Information, die ich brauche. Also gut, wie wär's mit Handwerker im Reisegewerbe? Reisegewerbe? Mobile Friseurin. Da können Sie alle Seniorenresidenzen des Landes abklappern, legen ein paar blaue Löckchen, ja, kassieren Trinkgeld ohne Ende, können sich noch Ihre Zeit einteilen. Sie haben ja eine sehr überzeugende Art, junger Mann, aber ich gut, will mein Land... Nee, ist klar, Sie wollen das nicht, ich merke das. Gut, sprechen Sie Russisch? Naja. Naja, wir bilden jetzt hier auch Russen aus, die haben Geld wie Heu, aber wir brauchen eben Leute, die denen das auf Russisch rüberbringen. Ja, aber ich bin eine Friseuse. Oh, sagen Sie doch wenigstens Friseurin, das klingt nicht so unterentwickelt. Also, gut, was brauchen Sie denn? Markteinschätzung, Kapital und Finanzierungsplan? Wissen Sie, normalerweise vergesse ich nie in die Sicht, aber in Ihrem Fall möchte ich mal eine Ausnahme machen. Hallo, meine Süße. Weißt du was? Ich war bei der Bank Kredit besorgen. So dicht dran bin ich. Ich bin so dicht dran. Sag mal, brauchst du das Telefon noch? Ich soll nur alles nochmal überarbeiten, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht so richtig was. Ich habe mir schon das letzte Jahr aus den Ferien gesorgt. Okay, ich soll den Gesamtkapitalbedarf genauer beschreiben. Zeig mal her. Hast du das geschrieben? Na ja, das ist ja keine Wissenschaft. Das Gesamtkapital musst du aber anders aufgliedern. Mhm. Du musst denen mehr Honig ums Maul schmieren. Wir müssen die erstmal überzeugen, dass du eine interessante Kundin für die bist. Also diese Kurzbeschreibung hier heißt Exposé. Mhm. Mhm. Und deine finanziellen Möglichkeiten sind Budget. Und dann hier Einnahmen und Aufwendungen ist Cashflow. Und Cashflow. Wenn du anfängst, Gewinn zu machen, dann ist das der Break-Even-Point. Mhm. Ja. Woher wisst denn du das alles? Wirtschaft, Leistungskurs, Mama. Ah, Frau König, bitte. Ja, hier sind meine Unterlagen. Frisch frisiert. Ah ja. Mhm. Hier lesen Sie mal, was ich da über die strategisch ausgezeichnete Lage meines Salons verfasst habe. Ja, ja, das ist alles richtig, Frau Und König. Den Cashflow habe ich neu berechnet. Mein Budget ist insgesamt höher und der Break-Even-Point... Ja. Frau König, ich hatte Ihnen doch bereits bei unserem letzten Treffen gesagt, dass unsere Bank prinzipiell keine Mikrokredite mehr vergibt. Der Aufwand ist einfach zu hoch und der Nutzen... Wie jetzt? Das stellt sich für die Bank nicht dar. Ich sag's Ihnen mal so, wenn Sie 100.000 oder 200.000 haben wollten, da wäre das eine andere Sache. Aber bei 10.000 ist die... Also, verstehe ich das richtig, ja? Also, heutzutage kriegt man nur einen Kredit, wenn man eigentlich gar keinen mehr braucht. Ja, dann gäbe es nur noch eine Möglichkeit... Eine Person, die vielleicht für Sie bürgen könnte. Sind Sie verheiratet? Nee, aber ich mache trotzdem alles, was man mir sagt. Kein Witz. Was macht denn Ihr Mann? Also, vielleicht wäre da eine Möglichkeit... Wenn ich ein Mann wäre, würden Sie mich dann auch fragen, was meine Frau macht? Und dann bin ich gegangen. Ob ich einen Mann habe? Einen Ex habe ich und der wird sich hüten von wegen Geld. Aber wie das Leben manchmal so spielt. Ich wackel hoch erhobenen Hauptes raus aus der Bank. Ich hab nur gedacht, jetzt fange ich wieder an zu rauchen. Und quatscht da draußen so eine junge Frau an, die gerade quarzt. Ich wollte sie eigentlich nur noch nach Zigarette fragen. Na? Selber, na? Oh, freier Unternehmer? Unternehmer im freien Fall. Das ist besser formuliert. Getränkestützpunkt. So siehst du ja nicht aus. Mit einer Bierbüchse, meine ich. Eigentlich bin ich Friseuse. Und mein Olla sagt, die Tränke sind was Reelles im Marzahn. Naja, Totengräber ist auch was Reelles. Aber will man das? Du bist auch Friseuse, oder was? Brauchst vielleicht einen Waschtisch? Und einen Frisierstuhl oder so? Ey, hab ich bei der letzten Pleite abgestaubt. Tja, na klar, ja. Aber sag mal, hast du gerade Zeit? Ich hab eine Idee. Wenn ich alles so viel hätte wie Zeit. Dann haben wir tatsächlich im Altersheim gearbeitet, die Silke und ich. Also für Dumpingpreise schwarz. Die Omis können sich das ja sonst auch nicht leisten. Das hat richtig Spaß gemacht, wir beide so. Und, Frau Peters, wie hätten Sie es denn gerne? Haben Sie sich schon was überlegt? Ich habe immer Dauerwelle und Silbergrau. Haben Sie nicht mal Lust auf was anderes, auf was ganz Modernes? Nein, Dauerwelle und Silbergrau. Wissen Sie, das Problem ist nämlich, dass die Dauerwelle, die macht ihre Haare kaputt. Und das Silbergrau, das wird dann eher so lila bei Ihnen, so wie bei der Margot Honecker. Wissen Sie, ich will Dauerwelle und Silbergrau. Warten Sie mal, ich zeige Ihnen mal was hier. Ja. Gucken Sie mal, ja. Das ist die Hillary Swank, kennen Sie die? Ist das auch so eine alte Schachtel, wie die Honecker? Nee, das ist eine Schauspielerin, wissen Sie, und gucken Sie mal, die hat ganz dünne Haare eigentlich, aber... Ich muss doch bitten! Soll ich das übernehmen? Ja, mach du mal Herrn Hendrich, der will sowieso, glaube ich, lieber zu dir. Stimmt das, Herr Hendrich? Ey, jetzt mal im Ernst, ja? Dass die keine Papiere sehen wollten. Ich meine, alles bar auf die Kralle. Man muss nur sympathisch sein. Vielleicht kann ich nächste Woche schon die Miete von meinem Laden anzahlen. Nur, da kannst du aber über deinen Schatten springen, mein Schätzchen. Ja, ich sage nur Dauerwelle Silbergrau. Ja, die Pudelfrisur geht schon noch aus. Guck mal. Guck mal, der Typ da drüben, wie der zu uns rüberlunzt. Siehst du das da? Hallo. Oh, guck mal, jetzt prostet der uns zu, ihr Klos mit Bene. Wisst ihr was? Guck mal, ich glaube, der meint dich. Ey, ist das ein Angebot? Oh, ne? Nee, kein Bedarf, du. Stehst du auf Dicke? Nee, aber ich dachte, du. Ist ja nur, weil ich dick bin, muss ich auch auf Dicke stehen. Also ich sagte das jetzt, wie es ist. Ich stehe auf handfeste Typen, ja. Die können ja ruhig so richtige Liebesgriffe können die haben. Liebesgriffe okay, aber keine Treckerreden. Also ich stehe auf große Schlanke. Wie jetzt echt? Ja. Mein Micha, also ich meine mein Ex, ja. Der war so ein Typ. Ich habe leider keine Fotos mehr, habe ich alle in den Müll geschmissen. Da. Aber Schnuckli war der schon, zum Vernaschen, echt. Ist ja ganz schön lange gut gegangen. Ich meine, nächstes Jahr wären das fast 20 Jahre gewesen, wa? Ja, und gibt's noch eine Pointe? Weihnachten letztes Jahr stand sie vor unserer Tür. Wir? Meine Nachbarin und beste Freundin. Trennt sie sich endlich, habe ich gedacht. Wünsche ich ihr noch Glück und dass sie immer kriegt, was sie will. Kickt sie mich an und sagt, ich krieg immer, was ich will. Da lief das schon über ein Jahr und ich hab das nie gemerkt. Uns in der Zwischenzeit für einen anderen Bewerber entschieden. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, Sie haben sich ewig nicht gemeldet. Na, ich stecke mitten in den Vorbereitungen für meinen Salon. Ja, aber ich habe Ihnen doch extra gesagt, zeitnah. 2 Wochen sind zeitnah. Mittelfristig. 2 Wochen sind mittelfristig. Und in der Zwischenzeit waren etliche andere Bewerber da und alle wollten sofort die Miete und die Kaution hinterlegen. Hören Sie mal. Hier ist die erste Rate. Das ist mein Konzept. Ja. Lesen Sie sich das in Ruhe durch, mehr sage ich dazu nicht. Und morgen früh liegt das restliche Geld auf Ihrem Schreibtisch. So gut. Morgen um 10. Wisst ihr? Ich hab ja so eine Theorie, wenn du mich fragst. Willst du mal hören? Mhm. Ich glaube ja, dass die Menschen sich unterscheiden in Einatmer und Ausatmer. Frau Peters! Kleinen Momentchen noch, ja? Setzen Sie sich mal, wir sind gleich da. Ganz kleinen Augenblick. Danke. Und die Einatmer, das sind nämlich die, die alle schlucken, ja? Die sich anmerken lassen oder so und irgendwann kippen die einfach um. Peng, aus, tot. Und die Ausatmer, das sind nämlich die, die alle rauslassen, die sich beschweren und ich kann nicht mehr, lass mich doch in Ruhe. Und nachher schaffen die alles ganz in Ruhe. Die haben ja kein Problem damit. Ja, Thema weiter, finde ich ziemlich interessant. Naja, ich denke ja, ich bin der klassische Ausatmer und du bist der klassische Einatmer. Und deswegen passen wir so gut zusammen. Ich bin Einatmer? Nee. Entschuldige, mein Ausatmer bist du jedenfalls nicht. Und was ist das für eine Theorie? Ist die von dir? Also, gut, dass du Friseuse geworden bist und nicht Philosoph. So. Und, Frau Peters, so wie immer, Dauerwelle Silbergrau? Nein, heute nicht. Kein Silbergrau? Heute habe ich Geburtstag. Ach nee, na was? Na dann herzlichen Glückwunsch. Dann also nur waschen und föhnen, ja? Nein. Ja, was denn nun? Man will ja nicht dumm sterben. Machen Sie mal, was Sie neulich machen wollten, Frau König. Sie meinen? Nenne ich Sie Schauspielerin, Zwillery oder wie? Hilary Swank? Ja, meinetwegen. Oh, Frau Peter, Sie ahnen ja nicht, wie mich das freut, ja? Sie haben mir ehrlich gesagt den Tag gerettet. So, kommen Sie mal. Ja, da hinten so. Ach du, ist auch nicht zu schön. Genick, gut. Ist das so angenehm, Frau Peter? Ja, wunderbar. Ja, die eignen sich ganz besonders für diese Frisur. Damit können sie dann auf dem roten Teppich, zeig ihn. Ja. Nicht, dass sich die Männer hier noch verlieben in sie. So, Achtung, Frau Peters, ich hole jetzt mal die Haube, ja? Ja. So, da bin ich wieder. Sagen Sie denn, wenn es Ihnen zu heiß wird, ja? Ja. Also gleich schnell. Ja. Ja. Frau Peters? Wo ist denn Ihr Puls? Scheiße. Silke! Silke, komm mal schnell! Der Frau Peters, Ihr Puls! Dad, it wasn't nothing else. It wasn't your tears. It felt to me. Ihre Personalien haben wir ja. Wir können in den nächsten Tagen mit einer Vorladung rechnen. Wieso das denn? Ja, Sie müssen noch mal genau den Vorgang zu Protokoll geben. Was soll ich denn da erzählen? Wie ein Fransenschnitt funktioniert oder was? Naja, ich würde mal sagen, wie die alte Frau zu Tode gekommen ist. Ja, woher soll ich denn das wissen? Also wissen Sie, an meiner Frisur kann sie jedenfalls nicht gelegen haben. Die hat sie nicht mehr gesehen. Ja, wir informieren jedenfalls auch das Arbeitsamt. Arbeitsamt? Och, Mensch, Mädel. Ich meine, ich kann sie mal sehen, wo sie mich hier vorschaffiert haben. Wir stehen hier, wenn Sie mal bitte gucken wollen, vor einem Plattenbautyp WBS 70 und nicht hier vor einer Grunewaldvilla, junger Mann. Jetzt, kommen Sie mal. Oh. Danke, ich schaffe das schon mal hier. Wiedersehen, Herr Oberförster. Hatten sie mich am helllichten Tag mit der Bullentaxe nach Hause gebracht? Nee, kriegt ja auch kein Mensch mit, in so einem 10-Geschosser. Meine Kleine hat geheult und sich eingeschlossen und mit ihrem Papa telefoniert, dass er sie endlich abholen und mit zu sich nehmen soll. Warte, ist ja ohne Pfeife. Eine totale Oberpfeife. Und Silke hat ganz schön Ärger gekriegt mit ihrem Kerl. Wollte sie nicht zugeben. Aber so wie die aussah, so ein Pfeilchen kriegst du nicht, wenn du gegen die Tür rennst. Auf dem Arbeitsamt am nächsten Tag habe ich ein Fass aufgemacht. Hat aber nichts genützt. Die haben mir erstmal die Stütze gestrichen für 3 Monate. Als Strafe. Danach könnte ich ja mal wiederkommen wegen Überbrückungsgeld. Aber 3 Monate warten die ja nicht mit dem Laden, habe ich gesagt. Hat die nicht interessiert. Habe ich gedacht, na, das kannst du knicken mit deinem Salon. Völlig fertig geht da raus. Und dann habe ich wieder so ein Glück. Da quatscht mich einer an. So ein Boss-Hoss-Typ. Wissen Sie, so einer mit so einem Pferdeschwanz und Cowboystiefeln. Steh gern drauf. Ich wüsste da was. Das kann ich mir vorstellen. Ja, muss ja auch nicht. Das ist nur ein Angebot. Ja. Darf man fragen, worum sich das handelt? Vietnam kennst du? Ich bin ja nicht vom Mond. Ja, dann weißt du ja vielleicht so, dass die da in Vietnam nicht so viel hier zu schnabulieren haben, wa? So, und ich helfe denen da so ein bisschen, dass denen ein bisschen besser geht. Also wenn die hierher kommen, die Leute aus Vietnam. Also da helfe also, ich nee, nicht. Also nee, also damit will ich absolut nichts zu tun haben. Ey, nee, warte mal. Ey, hör mal, ist nicht so, wie du vielleicht denkst. Die Leute wollen ja nicht hierbleiben, die wollen weiter nach London, ja? Und außerdem ist das Ganze total egal. Ich bin zwar dick, aber nicht doof. Hab ich mir doch gedacht, sonst hätte ich dich doch nicht gefragt, ja? Hast du noch nicht vom deutsch-vietnamesischen Kulturabkommen gehört? Nach dem deutsch-vietnamesischen Kulturabkommen dürfen die nämlich hier ganz legal einreisen. Wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, einen Chor einlädst aus Vietnam, ja? Dann kriegen die ein Einreisevisum, die vom Chor, und dann ist das alles, also was ist? Nimmst du 10? 10 Watt? Ja, 10 Fidschis, wovon reden wir denn hier? 500 pro Stück. 500 Euro? Ich sehe in meinem Hirn die Dollars blitzen. Wie bei Donald Duck. Für 10 Leute krieg ich also 5.000. 5.000 Glocken. Auf einen Schlag eine reiche Frau. Heik unterschrieben. 2,5 hat er mir gleich gegeben. Bar auf der Hand. Den Rest hat er gesagt, gibt's in einer Woche, wenn die Fidschis da sind. Los, mach schon. Rüber. Du, Tien! Bist du? Nein, Tien! Was? Tien! Ja, ist gut, pass auf, Tien. Du musst, du gehst hier rüber zu Madame, ja? Ja? So, jetzt mal, hört mal auf zu quatschen, ja? So, 10 da rüber, ja? 10 zu mir, 10 zu Madame, ja? Alles klar, so, komm, Klappe zu, auf den Mund. Also, pass auf. Der Reis kocht, ja? Super. 12 Röcke, 8 Hosentörtchen ist auch dabei, ja? Ja, das ist gut, okay, alles klar. Ist ein Kati, können wir? Ja, alles klar. Gut, okay, also. Im Rückspiegel habe ich ihre Augen gesehen, Schlitzaugen, dicht an dicht. Und neben mir auf dem Beifahrersitz, Tien. Der hat hier lächelt und mich so angesehen. Ja. Du schon wieder. Joe, was wird denn das da? Scheiße. Getriebe. Getriebe? Oh Mann, Scheiße, das Pferd lahmt. Ja, das Pferd. Das Innere. Das Innere, der Motor vom Pferd, Mensch. Bist du, was machst du? Ja. Ja, da, Mensch. Bin ich bescheuert. Pass auf, Plan B. Nicht ins Bad, Mensch! Hey, so, hier da ins Wohnzimmer. Aber ganz leise. Schön, ihr linkt die Bullen, ne? Die warten bestimmt vor der anderen Wohnung immer noch. Das kann ich noch hoffen. Naja, mach dir mal keinen Kopf. Ja, hallo? Mensch, doch nicht so laut, geh mal hier rüber. Was ist? Ja, nee, ich bin... Nee, sie hier. Sei doch nicht so laut. Die Hunde hätten uns beinahe gebissen, ja? Ich musste die Ware mal zwischenlagern. Kannst du die mal ein bisschen leiser? Was ist? Ein bisschen leiser. Nee, nicht. Mom, meine Süße. Ja. Geh doch ruhig wieder ins Bett. Da kannst du noch ein bisschen schlafen. Ist doch noch nicht so weit. Wer sind denn die? Das ist Besuch. Das sind Bekannte. Das sind ein paar Freunde. Die lassen den Arm noch ein bisschen ausklingen, weißt du? Mama, das hast du wieder angestellt. Wieso muss denn sowas immer dir passieren? Ja, was ist denn los, meine Süße? Ist doch halt in Ordnung. Geh wieder ins Bett. Da kannst du noch ein bisschen schlafen. Nee, mir reicht's echt. Ich erkläre die Lage und dann schaffe ich uns ein Safehouse. Was? Jetzt sprich doch mal wie ein Mensch. Neue Zwischenlager. Zwischenlager? Sag mal, kriegst du noch mit, dass das hier keine Pakete sind, sondern... Kathi, in 3 Stunden bin ich zurück und dann nehme ich mit. 3 Stunden? Ja, je nachdem, vielleicht auch früher, wa? Auf jeden Fall, bis Mittag ist die Sache geklärt. Nee, nee, komm mal her. Mach dir mal keinen Kopf, ja? Nee. Jetzt mal schön. Ja, jetzt kommst du. Kathi, jetzt beruhige ich mal wieder. Kick mir in die Augen und sage mir, können diese Augen lügen? Und ob? Ich will meine zweite Rate haben. Kriegst du noch auch. Hier, 2 von. Erzähl ich erst mal nach. Ja, aber dass mir keiner von den Fidschis wegkommt, ja? So, hier, wa? Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Tschüss. Diego und die Donkey. Oh Gott, 10 Mann auf 20 Quadratmeter. Ich muss euch da erklären. Ich weiß ich doch ohne. Was? Ich? Oh, das geht nicht. Ich kann die jetzt nicht holen. Wirklich nicht. Kannst du sie nicht hierher bringen? Oh Mann. Moment. Müssen wir weg? Nee. Ihr nicht. Ihr bleibt hier. Bis Joe nachher kommt. Der klingelt 3-mal kurz und 1-mal lang. Ja? Ja. Sonst nicht aufmachen, klar? Okay, alles klar. Dass meine Kleine weg war, das war nicht das erste Mal. Zu ihrem Vater. Wohin sonst? Ich hab mich also in meine Klappermühle von Auto gesetzt und bin losgefahren. Nach Grevenhainichen, wo wir früher gewohnt haben und wo ihr Papa lebt. Was soll ich denn machen? Fragt er. Immer, was soll ich denn machen? Auch als ich ihn mit der Nachbarin im Bett erwischt hab. Was soll ich machen? Nix machen sollst du, Klappe halten sollst du, hab ich gesagt. Dann bin ich hoch in Julias alte Zimmer. Hau ab! Mensch, Klee. Hau ab! Hau endlich ab! Ich weiß, du hast es nicht leicht. Nichts weißt du, gar nichts. Komm, ist ja gut. Ist gut. Du bist schuld, du bist schuld, du. Ist gut, ist alles gut. Du machst alles falsch, alles, du kriegst gar nichts auf die Reihe. Das geht nicht immer alles glatt am Leben. Soll ich mal mit dem Vater reden? Von mir aus kannst du hier bleiben, wenn du willst. Das war mal mein Zimmer. Und jetzt liegen überall die Sachen von der da. Ich bin doch seine Tochter. Dein Papa hat dich lieb, das kannst du mir glauben. Du bist seine Tochter und du bleibst so. Ganz egal, was passiert. Da kriegt sie mich an, steht auf und macht sich die Jacke zu. Geht runter zum Auto und ich hinterher. Im Auto sagen wir erstmal ja nichts. Ab und zu kicken wir uns an und dann müssen wir auch lachen. Über diese ganze Aktion, wie wir da jetzt so komisch da sitzen mit unseren verheulten Augen. Und dann hat ihr vorgeschlagen, dass wir uns einen schönen Fernsehabend machen. Mit Pizza und allem drum und dran. Hatten wir schon lange nicht mehr. Seit wir in Berlin sind, eigentlich noch nie. Scheiße, verdammte. Was macht ihr denn noch hier? Joe ist nicht gekommen. Ich könnte hier nicht bleiben. Ich bin doch keine Jugendherberge. Ja, aber wo sollen die denn jetzt hin? Verehrte Frau König, meine Landsleute und ich haben schon beraten, wir wollen Ihnen nicht zur Last fallen. Keinesfalls. Wir wollten nur fragen, ob wir heute Nacht noch hier bleiben können. Na, fragen kannst du immer. Das ist Jonah, der kann sich was anhören. Hallo. Hallo. Kann ich bei Ihnen was für ein Böttcher abgeben? Böttcher? Ja, vierter Stock. Ja, ja, klar, hier damit. Ich muss den Absender noch draufschreiben. Haben Sie vielleicht einen Kugelschreiber? Das kann ich doch dem Herrn Büttner auch selber sagen. Böttcher. Ja, ja, Böttcher. Wie heißen Sie eigentlich? Schmidt. Ja, Schmidt, klar, Herr Schmidt, das mache ich mit dem Herrn Böttcher klar, ja? Oh. Besuch? Ja, Herr Schmidt. Chorprobe. Wir haben hier Chorprobe. Wir singen hier nämlich schön, nämlich Volkslieder. Ach. Wir singen hier vietnamesische Volkslieder. Sie sprechen Vietnamesisch? Ja, ich spreche Vietnamesisch. Zum Beispiel, wissen Sie, was Ciao heißt? Ciao heißt Tschüss. Wir müssen singen. Los, los, wir singen. Tieren, sag ihnen, sie sollen singen. Da draußen steht ein Bulle. Polizei, Capito, Polizei. Chungtoi, Fai Hat. Ich hab gesagt, da gehen können ja. Und üben. Bitte, bitte, macht hin. Fai Hat, Fai Hat. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu. Ja, ein bisschen lauter, lauter, bitte. Rồn vang trên đường gặp biển xa. Ach, komm, mach, mach, mach, mach mehr. Lauter, lauter. Xung quanh xa, xa chém cung quân hành ca. Đường vinh quang xây xa quân thù tham gian lao cùng nhau lập chiến khu. Die nächsten Tage, das war Terror. Richtig Nervenkrieg. Dauernd habe ich mich umgedreht auf der Straße, ob mir einer folgt. Ich musste ja meinen Laden ausbauen. Streichen, Laminat legen, Einrichtung. Das war richtig Arbeit. Und von gegenüber hat immer die Krieger zu mir rübergeguckt. Soll sie gucken, habe ich gedacht. Soll sie mal sehen, was ich hier schaffe. Und immer, wenn ich abends nach Hause kam, saßen von meinem Chor da ein oder zwei weniger auf der Couch. Die sind einfach so verschwunden. Am Ende war nur noch Tien übrig. Der hat mir bei meinem Salon geholfen. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Wolltest du nicht nach London? Wir haben doch noch zu tun. Was habt ihr da eigentlich immer gesungen? Tien Kung Cha marschiert an die Front. Unsere Nationalhymne. Wo hast du eigentlich so gut Deutsch gelernt, Tien? Ich habe in der DDR studiert. Studiert? Und was hast du da studiert? Ingenieur. Gleich nach der Wende haben sie mich rausgeworfen. Ausgewiesen? Mhm. Hier ist ein Loch im Schlauch. Oh nee, das nie auch noch. Aber ich mach das schon. Tachchen, Mensch, Silke. Oh, das ist ja schön. Na? Ey, geile Farbgebung. Ja, gefällt dir das? Ja. Ich meine, das sind eigentlich alles nur Farbreste. Das habe ich aus dem Baumarkt abgestaucht. Was? Aber sieht doch gut aus, wa? Ja, echt. Das sieht doch schön frisch aus, wa? Oh, total schön, ey. Sag mal, wieder alles in Ordnung zu Hause? Ach, hör auf. Klar, muss ja, wa? Unkraut verhält nicht. Sag mal, brauchst du noch die Trockenhauben? Ja, klar. Und wird ja nicht gleich wieder einer drunter einen Abhang machen, wa? Was willst du denn dafür haben? Ja, pass auf, ich habe gedacht, also ich habe ja noch eine Waschliege dafür. Und ja, ich denke so 600 für beide zusammen. Das ist nicht dein Ernst, die Hälfte höchstens. Ich sag mal, was denkst du, was das kostet neu auf dem Markt? Ich weiß, was das kostet auf dem Markt. Und dein Kram ist nicht neu. 500 für beides und das ist mein letztes Angebot. Okay? 400. Oh, Mensch. Und den Rest lege ich dir auf dein erstes Gehalt. Ja? Oh, echt jetzt? Oh, Karl, die willst du? Entschuldigung, muss mal gucken. Ist das schön? Ich brauch da super Friseusen. Klar, da bin ich dabei, wa? Guten Tag. Was ist denn das? Entschuldigung, guten Tag, ich bin die Silke. Das ist Jen. Guten Tag. Ist das dein Neuer oder was? Ich denke, du stehst auf große Schlanke und nicht auf kleine Spillregel. Der hilft mir und nun mach die ab vom Hof. Scheiße, ich verpasst was. Mach's gut, bei, ich melde mich. Ciao, ciao. Tja, Tätchen. Am Abend hat er mir gesagt, dass er gerne bleiben würde. Das hat aber nie geht, weil er Familie hat in Vietnam. Frau und Kinder. Da kickt er wieder so und flüstert. Angio-M. Ich sehe aus wie eine Gottheit. Du bist mein Schatz. Tien, das war echt ein Kerl. Und wissen Sie, das war die beste Nacht meines Lebens. Eigentlich sind wir ja wie Elefanten, Kuh und Windhund. Ah, ja. Am Morgen, wie ich aufwache, ist er weg. Nix mehr da. Kein Gruß, nix. Hoffentlich hat er die geschafft bis nach London. Und dann kam der große Tag. Ich hatte alles erledigt. Ich war auf mir Werbeamt und hab mich in die Handwerksrolle eintragen lassen. Das ganze Programm. Taschen, na, immer rein in die Jutestube. Mit wem habe ich denn die Ehre? Büttenbinde, Berufsgenossenschaft. Ach, Berufsgenossenschaft? Also sagen Sie mal, bei Ihnen war ich doch schon mal. Ich weiß, aber hin und wieder überzeugen wir uns gerne, ob die Auflagen auch erfüllt wurden. Kein Problem, ich habe hier absolut gar nichts zu verbergen. Außerdem haben wir da einen Tipp erhalten, dass Sie einen Schwarzarbeiter aus Vietnam beschäftigt haben. Ach, da haben ja Ihre IMs komische Informationen. Hm. Nur weil der Mann aus Vietnam kommt, muss er dann noch lange kein Schwarzarbeiter sein. Außerdem war das mein Freund. Der Freund war das. Wie Sie sehen, sind Toiletten, Waschbecken, alles in separaten Räumen, also wie das der Auflage entspricht. Ne? Und das Laminat ist beste Nussbaumqualität. Schauen wir mal. Ja. Höchstens Abriebklasse AC3. Also, Sie wissen doch, Frau König, dass in gewerblichen Räumen AC5 vorgeschrieben wird. That it wasn't nothing else. It wasn't your tears. It felt to me like the rain. Ah, Schnecke. Na? Wow. Toll aus. Findest du wirklich? Ja. Die Farben, die sind echt stark. Und das aus deinem Munde, mein Kind. Hier, mein Glöckchen. Oh, danke. Exklusiv zu deiner Eröffnung. Ach du, die Eröffnung wird verschoben. Ich muss noch mal was umbauen. Neuer Fußbodenbelag, neue Klimaanlage, eine Wand einziehen. Was? Wieso denn? Das Laminat muss eine bestimmte Abriebklasse haben. Die Klimaanlage eine höhere Umdrehung und so. Wusstest du das nicht? Ja, doch, das wusste ich. Aber weißt du, AC3 ist halt wesentlich günstiger als AC5. Da macht sich normalerweise auch keine Sau drum. Und es sei denn, irgendjemand hat dich verpetzt. Tja, ich würde mal sagen, da hat sich irgendjemand ganz ordentlich gegen mich verwendet. Na, so, ja. Ich gebe den Blumen erstmal was zu saufen, ja? Mama, du schaffst das schon. Ganz sicher. Ja, klar, ich schaff das schon. Du willst doch mich bringen. Mama? Mama? Mama, was ist denn? Mama? Mama, sag mal was. Sie sprechen vietnamesisch. Ja. höchstens ab in die Klasse. Damit gehen Sie zu einem Existenzgründerberater. Ich will Dauerwelle. Alles, du kriegst gar nichts auf die Reihe. Sie brauchen einen Kredit. Nach Paragraph 22 Absatz 2 ist Sie sind nicht ästhetisch. Auch Ihre Salon wollen Sie gründen, Frau König? Ich schreie jetzt laut, wenn die mich in das schmale Reue schieben. Vielleicht eine Beruhigungsspritze, ja? Das ist ja also sonst für große Tiere, ja? Ja, normalerweise ist das hier nur für Kühe gedacht, aber trösten Sie sich, da lag auch schon Helmut Kohl drunter. Oh Mann, ihr Ärzte schafft es einem wirklich einen auf zum und dann. So, also. Bereit? Na, denn. Und dann kam die Diagnose. MS. Multiple Sklerose. War ein schöner Schlag, das kann ich Ihnen versichern. Nach einer Woche haben sie mich dann wieder nach Hause gelassen. Und, bist du klar gekommen? Ja, ging schon. Komm, wir essen auf dem Balkon. Ist das schön, das ist ja wirklich schön gemacht. Mal zum Frühlingsrollen. Na, das ist ja was. Ich krieg die aber nicht so hin wie Tieren. Naja, der ist ja auch quasi mit Stäbchen auf der Welt gekommen. Das Reispapier, das ist irgendwie bei mir mal so wabbelig. Also mir schmeckt schon. Schön. Hör mal, was ist mit der Amsel los? Das ist doch keine Amsel. Was ist denn sonst? Na, eine Nachtigall. Eine Nachtigall? Wirklich? Na, weißt du nicht mehr? Zu Hause in Gräfenhainichen hatten wir doch auch eine im Garten. Tatsächlich? Ja. Vielleicht ist uns die ja nachgeflogen. Mama. Och, Mama. Komm mal her, Mama. Meine Große. Oh. Wir kriegen das schon hin, ja? Wird alles gut. Wird alles wieder gut. Man kann ja vieles, aber erzwingen kann man nichts. Ich hab den Laden wieder abgestoßen. Einrichtung verkauft, so weit wie möglich. Jetzt ist da ein Tabakgeschäft drin. Und wie ich den Laden übergebe, kommt plötzlich die Chefin von Krieger zu mir rüber. Frau König! Frau König! Frau König! Ich wollte Ihnen sagen, Frau König, dass es mir sehr leid tut. Was? Dass Sie hier aufgeben müssen. Ja, jetzt brechen Sie sich mal hin ab. Ja, manche Dinge kann man nicht erzwingen, nicht wahr? Bin ich mir nicht so sicher. Ja, wissen Sie, vielleicht war ich damals im Unrecht. Ich habe Sie hier gesehen, wie Sie das aufgebaut haben und das hat mir imponiert. Ich möchte Ihnen eine Stelle anbieten, bei mir, als Friseurin. Gute Frau, lieber schneide ich in der letzten Klitsche Haare als bei Ihnen. Das Geld, was ich für die Einrichtung bekommen habe, habe ich für meine Kleine angelegt. Richtig Sparbuch und so. Das nach Amerika kann nächstes Jahr vom Abi. Wie sie sich das dir gewünscht hat. 1000 reicht schon. 5 brauchen wir noch. Ah, das schaffen wir. Bestimmt. Ich bin ja findig. Und ihr Vater gibt auch noch was dazu. Oh. Und dann Amerika. Toll, ne? Oh ja. Die wird noch was Besseres als ihre Mutter. Silke sehe ich auch noch ab und zu. Die arbeitet jetzt im Getränkemarkt. Na, und ich stehe hier in der Lockenstube. So. Und nun gucken Sie mal ein Spiel. Und das alles ohne Dauerwelle. Gefällt's Ihnen? Ja. Doch. Ja. Hat was. Wie Hilary Swank sehen Sie aus. Wenn sie Schauspielerin wären, ich würde ihnen den Oscar geben. Noch ein bisschen wachsen. Ich bin Nummer Friseuse. Hörspiel nach dem Drehbuch Die Friseuse von Laila Stiller. Kathi König, Steffi Kühnert, Julia, Marie-Louise Schramm, Tien, Benito Sambo, Silke, Kathleen Gavlich, Joe, Milan Peschel, Frau Peters, Christine Österlein, sowie Robert Frank, Alexander Hauf, Wilfried Hochholdinger, Ingo Hülsmann, Toni Wynn, Bettina Kurt, Leslie Malton, Matthias Matschke, Umeng Lee, Regina Lemnitz, Katharine Stojan, Hören Le Thu, Phuong Hoa Chan und Ursula Werner. Ton Peter Awa und Wenka Decker. Regieassistenz Theresa Schomburg. Hörspielbearbeitung und Regie Judith Lorenz. Dramaturgie und Redaktion Juliane Schmidt. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2010.